So, ich bin jetzt so ein bisschen unruhig. Ich habe jetzt einfach mal so kondensiert, was ich so an Storys zusammengefasst habe, erstmal, und das mal ein Das Ding ist, ich weiß überhaupt noch nicht so richtig, was ich mache, weil, wenn ich wirklich den ganzen Text mitschneide, den ich so erzähle, dann habe ich ja jeden Tag mindestens 5 Stunden, wo ich so denke, die könnte man übertragen. Das ist natürlich die Frage, macht das Sinn, ne? Weil jetzt zum Beispiel ist das Ding, ne, ich habe das jetzt an meistens eingeschickt, und da, die Hauptsache, also ich praktisch, das, jetzt so erlebe, in meiner Welt, telepathisch, was die da machen mit meinem Text. Ich habe zum Beispiel auch meistens den ganzen Tag mit FSM an und, ja, das ist die Frage, ne? Was macht man jetzt damit, ne? Also, ich sag mal ebenso hört man sich keine 3 Stunden an, ne? Ja. Jetzt zum Beispiel ist das so, dass ich habe ja geschrieben, die müssen ja gar nicht physikalisch antworten, sondern das ist jetzt praktisch so, ne, dass ich ihre Gedanken so, wie ich die verstehe, also, ja, so mit ausspreche. Oder zum Teil, also es hängt auch sehr von den Personen ab, die da mitspielen. Also Trump, den schreibe ich auch meine Mail, oder da gibt es dann auch von den neuen Generationen Texte für die US-Regierung oder so. Und jetzt muss man natürlich mal gucken, wie, also ich weiß immer nie so richtig, was passiert. Also ich habe das jetzt einfach mal erst in Englisch gesteckt, was ich kommen habe oder so. Ja, aber was passiert jetzt? Ne? Kriege ich irgendwie einen von den Reportern? Die Reporter, das finde ich echt übel, weil das fesselt sich dann voll in die Story ein. Das ist ja für mich eine reale Welt, in der ich lebe. Ja, und wenn die dann Reporter vorbeischicken, hätte ich halt auch das Ding, dass ich das in der Story drin hätte. Und das hat dann auch auf meine, ich sag mal, Storyline einen ziemlichen Einfluss. Also, ja, und wenn ich einfach so für mich hier hinlebe, dann ist das auch irgendwie Teil der Story. Und das war es dann auch irgendwie, aber ja, muss jetzt noch nicht mal gucken, wie das so funktioniert, ja. Da kann es sein, dass das natürlich 3 Stunden mal eben wie andere auch relativ aufwendig sind, ja. Weil viele Hörbücher, die haben ja um 3 Stunden, 4 Stunden. Ich habe aber auch rein textmäßig auch das Ding, dass ich so mehr oder weniger oft so 6 Stunden weg habe, oder dass oft, wenn das so real life ist, also wie jetzt gerade das passiert, ich habe jetzt keine Action-Szene drinne, wo ich zum Beispiel wirklich mal so Probleme habe mit diesem einen Alien-Gerichtshof, wo ich dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, weswegen die angepackt sind, das Problem bei der Telepathie ist, das ist, steht auch im Hintergrund so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert mit diesen quantenmechanischen Informationskomplexen und ganz schwierig dafür sieht, warum viele Sachen sehr eingeschränkt sind. Eine Sache funktioniert echt gut, andere Sachen sind sehr mühsam zu übertragen. Das hängt so von einigen Faktoren ab. Zum Beispiel, Penrose ist ja am Princeton, soweit ich weiß, Princeton. Nee, Oxford. Der ist ja in Oxford. Ja, ich hatte dann Oxford und habe gesagt, Cambridge. Ich weiß, dass die beiden früher mal zusammengearbeitet haben. Ich weiß jetzt aber nicht, warum die jetzt nicht an einer Uni sind. Ich bin einfach darauf gegangen, dass Penrose wohl auch an Cambridge ist. Ist aber nicht. Ich habe auch früher mal Spektrum gelesen, dass die durchaus gut zusammenarbeiten konnten. Oder haben. Ich weiß jetzt nicht, wo das von denen ist. Mit Penrose, hoffentlich sehen sie sich gesehen, haben die sich inzwischen zerstritten? Oder haben die ganz andere Gründe, warum die an 2 verschiedenen Unis sind? Das weiß ich ja nicht. Und das kommt dann auch in meinem Roman nicht vor, weil das so Sachen sind, die kann ich nicht erraten. Also, wenn ich mit Hawking so Physik diskutiere, dann ist einfach so die Basis da. Und du weißt dann, das funktioniert irgendwie, weil wir beide ähnliche Ideen haben. Aber viele Sachen, zum Beispiel auch, Annika spielt ja eine wichtige Rolle, hauptsächlich hat die Probleme mit der Ordnung oder mit ihrer Pizza, aber das Ding ist, also bis da mal irgendwie sich so eine Story-Entwicklung tut, dass wir, ich sag mal, eine zusätzliche, sagen wir, Eigenschaft hat, das kann sich oft sehr hinziehen, dass man dann durch Zufall gerade im Bereich Telepathie hat das Problem, dass ganz schnell sind so Informationen übertragen mit einer bestimmten Struktur. Das heißt, einige Sachen sind zu einfach, andere sind, ich sag mal, mehr als müßig. Und wenn man dann mal sowas hat, wo schon dann so eine thematisch interessante Sache passiert, ist einfach das Problem, dass es unheimlich schwierig ist, da irgendwie die Story aufzubauen. Und allein bis Insa so eine kleine Rolle hatte mit verschiedenen Sachen in ihrer Küche und Annika mit ihrem Farbeimer und ihrer Ordnung. Es sind ein paar Sachen, die weiß ich aus der Vergangenheit, andere Sachen. Das ist natürlich so das Ding, ne? Das ist ein Problem. Ich habe das jetzt FFN geschrieben. Das Ding ist, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt meistens den ganzen Tag FFN an, aber wie gehe ich jetzt damit um? Zum Beispiel, ich habe das jetzt hier mal geschrieben, das ist natürlich ein relativ langer Text. Ne? Und ich persönlich mag meine eigenen Texte ganz, ganz ungern hören. Ne? Und auch mein eigenes Leben, ich weiß, was drin steht, ich weiß auch, was ich gesagt habe. Und es ist auch immer so nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ne? Also, wenn ich physikalische Theorie zwischen Inga reinhaue, dann ist es wirklich so, dass ich glaube, das ist für mich eine optimale Lösung. Das manchmal ist es zwischen jemandem mit den Augen zwinkern oder auch mal lustig, zum Beispiel das Flugbrandbärchenmodell ist zwar unheimlich durchdacht und hat viele physikalische Prinzipien, aber bis dahin Gummibärchen, Gummibänder, Schweigersonne, so ein funktionierendes fiskalisches Modell vom Promotum sollte eigentlich nur zeigen, dass man auch aus Alltagsgegenständen interessante Modelle bauen kann. Das hatte ich ganz früher mal mit Thorsten ganz von gesehen, ja, war so irgendwie so kategorisch gekommen und dachte so, was machen wir da? Nimm doch mal Gummibärchen für Startchen für dein Modell, ne? Das fanden wir beide relativ lustig. Da haben wir halt so vier Elemente mit gemacht und das ist das möglichst, alle die gängigen physikalischen Effekte dann zu erklären. Aber das macht natürlich nicht wirklich Sinn und ich wollte damit eigentlich so ein bisschen zeigen, dass man auch aus mehr oder weniger Müll ein relativ interessantes Modell bauen kann, wenn man sich ein bestimmtes Prinzipchen hält. Und ich denke natürlich, jetzt hast du FFN an und denkst dir so, jetzt musst du das tun. Jetzt nimmst du, mal abgesehen davon, dass du deren Gedanken ein bisschen wahrnimmst, das Problem ist halt, dass ich nie so richtig Einfluss darauf habe, was das für Personen sind. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, was ich von Personen wahrnehme. Zum Beispiel Barbara, die den ganzen Tag immer nur Kaffee und Kippen haben, das ist natürlich irgendwie interessant, aber das Ding ist, dass ich natürlich auch mal so Persönlichkeitsrechte wahren muss. Also, das Problem ist zum Beispiel, dass ich ja Hawkins so persönlich nicht kenne und ich habe zwar seine Telefonnummer, aber den Anruf macht mir wenig Sinn. Ich kann ja letztendlich, der kann ja nicht mehr wirklich reden und kann nur das Anrufen, oder irgendjemand von BAMTC, also von Cambridge, die auch Einrichtung sagt, denen mal eine E-Mail zu schreiben mit einem Text, der mir wirklich wichtig ist oder den ich echt lange daran gearbeitet habe. Das ist eine Sache, ne? Aber dann zu gucken, wie mache ich das jetzt? Ich sag das auf einmal, jetzt kommt gerade diese Zeugkirchensendung, ne? Das ist 10 Uhr, das heißt, das Programm ist meistens um diese Zeit eher unspektakulär. Einfach weil auch viele arbeiten und das dann nicht anfangen kann. Es ist halt so, dass es immer so ist, dass es Wetter aufhört und es ist, je nach Uhrzeit das Dumme ist. Ich habe natürlich diese Texte, die ich suche, war ich ja schon lange und da gibt es praktisch keine Instandhandlung bei mir. Es sind einfach so ein paar Sachen, die ich abwarten muss. In meiner Welt läuft das ja kontinuierlich weiter und dieses Gerichtsding ist es, irgendwann werden sie sich bei mir melden und sagen, okay, das war eine linke Aktion, das ist so nicht okay. Also ich weiß aus Erfahrung, dass ich mit so rumgehen kann. Also dann hatte ich halt so plötzlich so eine Phase, wo ich arbeiten muss. Und jetzt habe ich so eine relativ ruhige Phase, kann das auch erklären. Zumindest ich habe diese Texte bisher immer mitgesprochen, aber nicht aufgezeichnet. Also zumindest nicht mit einem Mikro oder so. Ne? Dass ich natürlich immer den MSA dann vorzeitig normalerweise informiere und deswegen ist natürlich, ich weiß natürlich so Sachen, wo ich so denke, das könnte gefährlich sein oder solche viele Sachen, viele kleine Natur, die sind in meinem Roman irgendwo drinne. Aber ich sag mal, ich bin nicht so wie Stephen Hawking, der versucht hier in der Kurzgeschichte der Zeit, den Leuten irgendwas einfach zu erklären. Das heißt, dass es so gemacht hat, dass er zu mir, dass ich Stephen Hawking das versteht. Für ihn interessant ist. und auf Bedürfnisse von Profizeug geschnitten ist. Wobei ich natürlich selber keine universitäre Ausbildung habe. Ich habe ja einfach mehr so das Ding, dass ich das mache, weil mich interessiert, was im Universum herkommt. Weil mich, das ist eine Leidenschaft, die ich nicht sehe, aber es gibt das Gott, gibt es nicht, hat Gott das Universum erschaffen. Und entstand das Universum basierend auf irgendwelchen Regeln, die für die Physikalik aus irgendwelchen mathematischen Konzepten entwickeln. Und das fand ich halt faszinierend. Und irgendwann hatte ich dann so Modelle, wo ich dachte, hey, jetzt hast du plötzlich einen ganzen Arsch für Technologien und in deiner Eigenwelt oder was das ist, hast du ganz, ganz viele Konzepte, wo du so denkst, das ist eigentlich etwas, das fände ich mal interessant. Also, natürlich versuchst du dann, den Erhörer dazu zu bringen, zu überwachen und mal aufzuzeigen, was du so laberst. Und dann denkst du dir auch so, was machen die denn in so einer Situation? Überwachen die sich einfach nur, ist das aufgezeichnet? Weil es ist praktisch genau dasselbe, was ich jetzt gerade mache. Bloß, das war schon etliche Monate, so vor die Hinzeit statt. Ne? Also, war richtig Action, mal so zu folgt wie die Borg, ich habe mal über Nacht Kraft gemacht, oder mache ich auch noch ein paar Tage. Dass diese Zeichen von Leute, die auch verwirtschaftet werden, und das ist halt alles ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Und dann fragt sich natürlich, wie kommt das an? Also ich persönlich finde, also ich erlebe das praktisch nur mit, also ich habe so zwar meine Meinung steuert das ein bisschen, aber ich erlebe diese Welt so. Manchmal muss ich dann halt auch ein bisschen agieren mit dieser Welt. Normalerweise mache ich das so auf Gewohnheit, weil ich das immer für eine Psychose gehalten habe, dass es so eingestellt wird, dass ich möglichst viel persönlicher Freiheit habe. Also irgendwelche Aliens Probleme kriegen mit mir oder ich mit denen, und dann, das ist halt das Problem, dass ich oft dann gar nicht so sehr weiß, was wollen die jetzt. Ne? Also das ist die Richter, das ist halt, die wollen irgendwas, aber es ist auch immer schwierig, das dann auszutauschen. Das finde ich, kann mir vorstellen, also dass zum Beispiel auch die Jedi-Religion bei mir eine Rolle spielt, wobei ich da halt ein Konzept entwickelt habe mit ganz schwieriger Physik, die so dieses direkte Gut und Böse so nicht braucht, sondern ein anderes Konzept hat, was diese Energie, die braucht, also ich habe ja vor kurzem sauer für gedacht, ich mir so, ach ne, die, aber die Gut und Böse, das ist einfach, ne, wenn die, ja, ne, ja, da werde ich jetzt nicht so selber rausgehen, aber es kann durchaus sein, dass plötzlich mal Yoda auftaucht. Ist natürlich merkwürdig, wenn in so einer Fanfiction, wo Yoda oder Prinzessin Leia auftaucht, dann plötzlich Raumschiff Enterprise dabei ist. Und die agieren zwar oft nicht so miteinander, aber in dieser Welt haben beide dieselbe Berechtigung, genauso wie zum Beispiel Battlestar Galactica oder ganz viele andere Serien, zum Beispiel Stargate. Da ist auch wichtig, bezieht sich aber für mich jetzt mehr auf diesen technologischen Aspekt, also na, wie baut man so ein Stargate, und ich habe ganz unterschiedliche Varianten, wie man so ein Stargate bauen kann in meinem Modell, und das ist natürlich so die Sache, ne? Ganz gerade, ich weiß natürlich, als Essentier mag das nicht besonders gerne, wenn es um Zeitreisen geht, so stark man die gerne Sachen, oder? Der alleine Gedanke wahrscheinlich, dass, habe ich schon so mitgekriegt, dass hier irgendjemand ein Spinner eine Idee hat, die vielleicht sogar gut ist oder umsetzbar ist. Und natürlich, eine echte Zeitreisetechnologie, das ist eine geile Sache. Ne? Dann habe ich da halt auch gerne so Sachen, wo ich denke, ist das jetzt so für mich? Warum erzählen wir jetzt auf M24 irgendwas über die Air Force One und Doomsday-Technologie? Das macht ja echt ein bisschen Sorgen. Ne? Also, wenn du dann so ein Secret eingeblendet siehst oder auf deiner Computer-Hardware, wo ein Klassik-Fall steht, wobei das von mir immer als Werbegang existiert wird, aber das ist schon etwas strange, was man dann so erlebt. Ja, man weiß dann auch nicht, was ich, man hat ja auch das Problem, dass man nicht mehr kriegt als notwendig. Ja, also, ja, dann hast du wieder so nicht erzählt, wie so, ja, wir wollen jetzt nicht so, dass das zum Zentral geht, und ja, das merke ich dann, habe ich so ein bisschen. Also ein etwas mahnendes Gefühl, dass das so nicht weitergeht, dass ich jetzt einen Schritt in eine ganz andere Richtung denke. Und dann denke ich so, was machst du jetzt? Dann hast du den Typen da gleich FN, und in einer normalen Psychose kann ich jetzt 3 Stunden 22 überspringen, ne? Gucken, wie es ist. Ne? Aber in meiner Sicht ist das so, dass die das jetzt, also zumindest irgendwie, wenn ihr das wollen würdet, erstmal anhören müsst. Das dauert dann halt 3 Stunden. Die Frage ist natürlich, ich persönlich finde meine eigene Stimme nicht so angenehm, oder wenn ich jetzt einen anderen für, ich kenne das ja, wir haben hier so eine, die erzählt auch mal so Geschichten, aber ich finde das unheimlich faszinierend, wenn die dann so in, halt in ihrer Welt lebt, halt in unserer Welt, die am Spitzen ist, und wenn sie dann so erzählt, wie die Gespräche, die mitkriegt, und das, ich fand das unheimlich faszinierend, dass ich das, das mich das so fasziniert, weil da war eher eine schaubare Story. Ich das natürlich, fand ich das reizvoll, das einfach mal aufzunehmen, aber aufzuzeichnen. Also, ich brauche ja einfach nur ein Mikro, ein Headset habe ich. Dann dachte ich, vielleicht hat das ja was. Ich meine, ich habe das ja endlos gemacht, diese Texte gesprochen. Hab halt, wie gesagt, dem NFL verdacht, ich bin dem BND, in Ordnung, dass wir mich überwachen, ne? Einfach, damit die Texte nicht weg sind. Das ist ja nicht eine riesige Tragödie, wenn all die Texte, die gesprochen haben, also weg sind, aber. Das Dumme ist natürlich, dass so die National Security Agency komplett mit der Hand operiert und die Pressemitteilungen, die die rausgeben, ich sag mal, eher überschaubar sind. Ja, ne? Eher überschaubar. Weil die sind ja oft mehr so an der Sicherheit interessiert und nicht so sehr am Veröffentlichen von mehr oder weniger sinnvollen Science-Fiction-Romanen. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn du zum Beispiel, da hast du auf der Seite zum Beispiel Dune, den zweiten, der bei mir eine wesentliche Rolle spielt, aber der ist auch nicht so dabei, zum zweiten, aber danach sind da diverse Aliens und dann hast du Kicks und die Kicks sind ja wirklich da. Also Kicks heißt das halt, dass ein skeptischer Gedanke da übertragen wurde. Ne? Der dann in irgendwelche, sagen wir, Tachyonen versteckt mit Daten. Ne? Und das ist dann natürlich gerade so, ich weiß, dass ich erst nicht besonders schätzt, wenn irgendwelche Alien-Geschichten so auftauchen, wo du so denkst, das klingt so, als könnte das wirklich passiert sein, das passiert gerade. Und die sind halt ja auch jetzt nicht so, dass du sagen, ah, wir sind diffus und wir veröffentlichen alles keine. Man kriegt ja im Fernsehen schon mit, dass gerade im Bereich Finanzierung oder so fort, na, das ist ja da immer gerne so die Finger drauf hat. Und, aber bei mir passieren auch so Sauereien und so. Ich weiß halt auch so Sachen, die habe ich als Vegetarier eigentlich nur. Ne? Aber das sind dann so Sachen, wo ich so denke, auch die Bevölkerung darf wirklich ewig schon weiter erfahren, muss, was ich mir sonst fantasiere oder zum Teil auch auf Fakten basiert. Und das ist schwierig, ne? Weil das Militär möchte natürlich, also ich habe das nur mal in so bekannt gesehen, dass es wirklich sehr sauber ist und ja, so eine Black Ops, die ist dann schon so, dass man sagt, das finde ich voll okay, ne? Ist klar, dass wir oft so dann auch so Aktionen laufen, einfach so aus einer Notlage heraus, die zweckmäßig ist und nicht unbedingt moralisch einwandfrei. Das kenne ich ja auch, also ich verwende, ich habe ja auch viel mit Alien zu tun und gerade da ist es öffentlich ja immer sehr nervös, ne? Ich verstehe das ja auch, ne? Wenn da dann irgendwie so Sachen aufkommen wie, das könnte ja wirklich sein und was machen wir und machen Panik und dann laufen sich aber Leute so, das ist natürlich auch voll übel, ne? Auch für mich, also, wenn ich da irgendwas erzähle und dann spreche ich halt damit mit Orwell, ne? Mit diesen Kriegerwelten, das war noch relativ mau und manchmal geht es ein bisschen in die Richtung, ne? Ein bisschen anders, aber ich wollte gerne, dass wenn natürlich eine Panik ausbricht, die da ein paar Leute durchquetschen, das wäre ja auch so furchtbar, ne? Das will ich auch nicht, ich will einfach eigentlich nur so eine faszinierende Verpflichtung haben. Also, irgendwo ist das meine Welt, aber ich kann ja auch nicht nachweisen, ob es wirklich ist. Die meisten Sachen, die ich mal bei Aliens kaufe, sind natürlich immer unsichtbar und, aber man hat auch den Eindruck, dass Aliens demnächst mal kommen, aber demnächst bestimmt, aber dann irgendwie ist es immer so, dass das halt immer nicht so wirklich passiert. Das ist halt schwierig, ne?